Ouais. Bitte schön. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Ekrem Özbalı. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig. Ich würde gerne mit Ihnen Anamnesegespräch durchführen. Alles in Ordnung für Sie? Ja. Am Anfang benötige ich ein paar persönliche Daten. Danach können wir weiterführen. Wie heißen Sie? Ich heiße Natalie Schulter. Natalie Schulter. Schulter, ja. Könnten Sie bitte Vornamen und Nachnamen langsam und deutlich buchstabieren? Ja, gerne, Herr Doktor. Natalie. NATHALIE. Okay. Und Schulter Ja. SCHULTE. Am Ende E wie Emil. Keine R, Nur E. nur E, nur Nur E, E. wie Emil. Vielen Dank, Frau Schutter. Frau Schutter, wie alt sind Sie? Ich bin 61 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren, Frau Schulter? Am ersten Tag des 65. Ersten Tag, Ja. 65. Okay, super. Frau Schulter, wie groß sind Sie? Ich bin 1,65 Meter groß. 65 groß. Wie viel wiegen Sie, Frau Schulter? Ich bin 71,3 Kilo schwer. Okay. Ich habe das noch. Frau Schulter, was führt Sie zu uns? Herr Doktor, ich habe starke Bauchschmerzen. Deswegen bin ich hier. Starke Bauchschmerzen. Wo genau sind die Schmerzen, Frau Schotter? Ja, Herr Doktor, hier im oben unter, ja, im Ober rechten Oberbauch, ja, im rechten Oberbauch. rechten Oberbauch. Ja. Oberbauch. Frau Schotter, seit wann haben Sie die Schmerzen? Herr Doktor, ungefähr 2 Stunden, seit ungefähr 2 Stunden. 2 Stunden, ja, ganz neu. Oh. Ja, aber stark. Ja, sehr stark. Ja. Stimmt. Wie stark sind die Schmerzen? Könnten Sie mir bitte beschreiben, zum Beispiel auf einer Schmerzskala, wobei 0 kein Schmerzen, 10 sehr, sehr starke Schmerzen entspricht, und was würden Sie mir beschreiben, Ihre Schmerzen? Ich würde 8 geben, Herr Doktor. Ach, Das ist ach, geben. schön. Ja, das ist stark. Ich meine. 8. Sehen. Könnten Sie mir bitte die Schmerzen, Ihre Schmerzen beschreiben? Frau Schulter, wie ist Ihre Schmerzen? Dumpf, brennend, stechend, ziehend? Wie fühlen Sie sich? Es ist Kollegart, Chef, Herr Kolikart. Doktor. Kolikart. Ja. Seit 2 Stunden. Und Und Stech, kann ich auch wie? sagen, Stechen. Ja. Stechend. Okay. Frau Schulter, sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Herr Doktor, eigentlich ganz plötzlich. Ganz plötzlich. Plötzlich angefangen. Okay, Frau Schutter, ich würde gerne wissen, ob Sie die Schmerzen einigermaßen aushalten können oder zum Beispiel kann ich Ihnen einen Schmerzmittel geben, wenn Sie brauchen. Ja, lieber Schmerzmittel, Herr Doktor. Ja, Frau Schutter, haben Sie gegen etwas Allergien, zum Beispiel Medikamente oder? Nicht Medikamente, aber ich bin allergisch gegen Nickel. Gegen Nickel. Nickel, ja. Haben Sie Nickelallergie? Okay, ich habe das notiert. Genau. Wie reagieren Sie auf Nickel? Wie beschreiben Sie gegen Nickelallergie? Ja, ich bekomme Juckreiz und Juckreis, gerötete Haut. Ja. gerötete Haut. Okay, Frau Schulter, ich rufe an die unsere Krankenschwester an und gebe ich Ihnen sofort ein Schmerzmittel. Und Herr Doktor, aber ich ja. habe eine Schmerzmittel eingenommen, Seit wann? bevor ich hier gekommen bin. Ja, okay. Und Vor einer Stunde vielleicht. welche Schmerzmittel haben Sie eingenommen? Und Ich habe Paracetamol eingenommen. Paracetamol haben Sie? Ja. Ja, Paracetamol. Es hat Ihnen geholfen, oder? Weil es mir nicht geholfen hat, bin ich hier, Herr Doktor. Ja, nicht geholfen. Ja, Ja. nein. Gar nicht geholfen. Ja, Sie haben auch ein Vielleicht starkes ja Schmerz. ein bisschen oder ich, Okay. nicht konkret. Okay. Frau Schulter, gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Zum Beispiel Herr Doktor, ja, ich habe Makrelenröllchen gegessen mit Butter. Besonders nach fettigem Essen bekomme ich diese Makrelenröllchen. Schmerzen. Ja, Makrelenröllchen mit Butter. Da und Brot. Seit wann haben Sie Makrelen Röllchen gegessen? Ja, ich habe vielleicht Gestern vor. oder? Ja, gestern, nein, vor 5 Stunden habe ich das gegessen. Vielleicht, oder vor 4 Stunden. Im Mittagessen. Im Ja. Mittagessen habe ich es ge gegessen. Gestern Mittagessen oder Nein, heute? warum heute? Heute. Jetzt sind wir, jetzt ist es Abend und ich habe im Mittags Pause gegessen. Mahlzeit. Okay, heute Mittagessen haben Sie ein Makrelenröllchen gegessen und gibt es jemand, der die gleiche Essen gegessen mit Ihnen? Ja, wir sind zusammen Und mit meiner Kollegin gegessen, aber niemand hat diese Beschwerden. ähnliche Nein. Beschwerden hat nie. Nur ich, ja. Okay, ich habe das notiert, Frau Schulter. Sind die Schmerzen dauerhaft oder phasenweise? Wie Ja, ich kann beschreiben? sagen, ja, Sie kommen und gehen, Herr Doktor. Ja, haben Sie schon gesagt, kolikartig. Und haben Sie schon gesagt, stechend. Wie Bauchschmerzen. gesagt, kommen und gehende Schmerzen. Kommende und gehende. Okay. Frau Schulte, gibt es etwas, die Schmerzen verstärkt oder das sie lindert? Wie gesagt, wenn ich fettiges Essen gegesse, wird es schlimmer, Herr Doktor. Fertiges Essen. Ja. Und gibt es bestimmte Länder? Aber als Linderung oder als Linder Faktörün habe ich nicht vermerkt. Okay. Ich habe das notiert. Frau Schutter, momentan haben Sie Fieber oder vor 2 Stunden? Das habe ich Wie fühlen Sie nicht. sich? Ich Kein fühle Fieber. mich schwach und sehr müde. Schwach und müde. Seit 2 Stunden, oder? Ja, besonders seit 2 Stunden. Frau Schulter, vorher haben Sie schon ähnliche Beschwerden, oder? Das war erstmal. Eigentlich habe ich seit 8 Wochen ähnliche Beschwerden, 8 Wochen. aber waren sie leichter als jetzige. Ja, Sie sind natürlich. im Laufe der Zeit stärker geworden, Herr Doktor. Seit 8 Wochen Ja. haben Sie ähnliche Beschwerden, aber das war ein bisschen leicht. Aber im Laufe der Zeit, die Schmerzen Schlimmer sind geworden. schlimmer geworden. Ja, ich verstehe. Und ich habe das notiert. Und also, Frau Schutter, haben Sie wegen dieser Beschwerden einmal schon Ihren Hausarzt besuchen oder besucht oder? Doktor, ich habe nicht Nee. meinen Hausarzt besucht, ja. Okay. Das erstmal. Ja, erstmal. Okay. Frau Schutter, haben Sie Stellfrost? Nein, das habe ich Nein, nicht. okay, gut, sehr gut. Schwitzen Sie? Ja, also tagsüber oder in der Nacht. Herr Doktor, ja, nein, das habe Okay. ich nicht. Frau Schutter, ist Ihnen aufgefallen, dass Ihre Haut in der letzten Zeit zum Beispiel eine Farbeveränderung? Haben Sie das bemerkt? Solche Befunde? Nein, das habe ich nicht bemerkt, Nein. Herr Doktor. Okay. Aber vielleicht mein Lederhaut. Meine Lederhaut sieht ein bisschen komisch aus. Ist das normal? Ein bisschen wie gelb, Wie vielleicht. gelb? Wie gelb? Wie gelb? Ich habe das notiert. Ja, können wir noch mehr weiterführen und dann können wir widersprechen. Ja, ich werde Ihren Körper untersuchen. Und Frau Schulter, haben Sie Übelkeit oder Erbrechen? Ja, seit einer Woche habe ich Übelkeit, Herr Doktor. 1 Woche Übelkeit. Ja. Erbrechen? Gibt es Erbrechen? Erbrechen, ja, heute Morgen musste ich zweimal erbrechen. Heute Morgen 2-mal Ja. Erbrechen. Und wie sah das Erbrechen Es gab aus? Essensreste, Herr Doktor, und es war gelblich. Aber es gab kein Blut, Gott sei Dank. Gelblich und kein Blut. Essensreste. Ja. Kein Blut. Okay. Haben Sie schon 2-mal erbrochen und dann haben Sie eine Probleme beim Stuhlgang? Beim Stuhlgang habe ich keine Probleme, aber es sieht auch aus ein bisschen komisch aus, Entschuldigung. Es sieht auch komisch aus. Seit ja, Wie sieht es aus? seit 8 Wochen sieht es hellbraun aus. Seit 8 Wochen. Nicht normal, ja. Das sieht hellbraun aus. Ja, und ein bisschen dünner als sonst. In der letzten Zeit noch mehr ein bisschen dünn. Dünner, ja, dünner. Ja. Aber Gott sei Dank gab es auch kein Blut drin. Okay, sehr gut. Gott sei Dank. Zum Glück. Frau Schulter, zum Glück, ja. Gibt es Probleme beim Wasserlassen? Ich habe keine Beschwerde, aber auch mein Urin sieht komisch aus. Ja, es ist dunkler als sonst. Dunkler. Ja. Was meinen Sie dunkler? Wie Altbier Ja, kann sein, ja. oder Teer oder Wie Tier, ja, Bier? Schwarztier. Schwarztee. Seit wann haben Sie diese Beschwerde? Wann haben Sie das bemerkt? Ja, die bemerkt, vielleicht habe ich seit langem, aber ich habe gestern bemerkt. Ich habe das Gestern. gestern bemerkt, Und das ja. gestern. Und wie viel Wasser trinken Sie täglich? 1 Liter vielleicht oder Ja, so. ein Liter. Ja. Gibt es noch etwas? Vielleicht Getränk oder Ja, ich Wasser? trinke, ich getränke und auch Champagner und Alkohol nehme ich. Und Ja, aber Tee, Kaffee. es ist sehr wichtig für Ihre Gesundheit, um täglich circa mindestens 2 Liter nur Wasser trinken. Sehr, sehr wichtig. Ich Okay. empfehle Ihnen täglich mindestens 2 Liter Pure Wasser Okay, ab jetzt trinken. Ja. achte ich darauf, Herr Doktor. Danke für Ihre Empfehlung. Gerne. Gerne, Frau Schulter. Frau Schulter, haben Sie momentan Völlegefühl oder Blähungen im Bauch bemerkt? Ich habe Oder? dort brennen, aber Dort nicht. begann. So begann. Okay. Frau Schulter, haben Sie noch andere Beschwerden, die gleichzeitig aufgetreten? Was für Beschwerden, Herr Doktor? Ich habe viele Beschwerden. Muss das mehr sein? Gibt es? Ich kann nicht, zum Beispiel, ich kann nicht gut schlafen, Herr Doktor. Ich habe Ja, zum kaum Beispiel, Appetit. Ich fühle mich schwach, müde und ja, mir geht es nicht gut, Herr Doktor. ja, ich meinte zum Beispiel Bluthochdruck, Herzrasen, Herzklopfen, Kopfschmerzen, ja auch müde, haben Sie schon gesagt, und dauernde Schlafstörung. Ich bin verwirrt, Herr Doktor. Sie haben viele Fragen gestellt und ich bin mir Haben nicht Sie noch sicher. Schlafstörung Ja, oder? wie gesagt, kann ich nicht gut schlafen. Durch- oder Einschlafstörung? Ich weiß nicht, eins oder durchschlafen, Herr Doktor. Ich kann nicht gut schlafen. Ich kann nur diesen Punkt wissen. Haben Sie Herzrasen, Herzklopfen, Nein, das habe ich nicht bemerkt, Herr Doktor. Brustschmerzen, Wie enge bitte? Gefühle? Nein, das habe ich nicht damit. Die Frage ist sehr wichtig. Haben Sie keine Brustschmerzen oder enge Gefühle? Nein, Herr Doktor. Okay, sehr gut. Frau Schutter, haben Sie noch andere Erkrankungen? Ja, Doktor, ich leide an Schilddrüse unter Funktionen. Schilddrüse in Unterfunktion. Seit Ja, wann? seit 10 Jahren und dagegen nehme ich Altroxin. Atroxin, wie viel Milligramm nehmen Sie? Das steht 100, war ja 100. 100 Milligramm. Täglich nur einmal? Ja, ich muss Okay. nüchtern einnehmen. Gibt es noch etwas? Ich Was? nehme auch Magnesium und Aspirin 100 Milligramm einmal täglich und wegen ja ich nehme auch Venuron 30 Milligramm ja zweimal pro Tag. Ja, okay. Frau Schulter, haben Sie noch weitere Erkrankungen außer Schilddrüsenunterfunktion? Nein, Herr Doktor. Nein, okay. Warum nehmen Sie Magnesium, Aspirin und Venoroton ein? Ja, ich habe etwas manch, ich habe manche Nachrichten gelesen und ja, weil ja, diesen Berichten, dass Aspirin und Venoruten meine Gefäße nützlich sind, deswegen nehme ich. Ja, okay, ich verstehe, aber gibt es noch eine ärztliche Rat oder haben Sie zum Beispiel eine Diagnose? Nein, Herr Doktor. Nee. Wir empfehlen Ihnen Venoton-Tablet angenommen. Mein Nachbarn, Nachbar. hat er empfohlen, hat mir auch empfohlen. Haben Sie keine bekannten Gefäßprobleme? Nein. Wenn ich richtig verstehe. Ja. Okay. Damit ich nicht bekomme, nehme ich. Okay. Wie viel nehmen Sie, Venoton? 300 Milligramm, 300. zweimal pro Tag. Zweimal. Okay. Und Aspirin? 100 mal, 100 Milligramm, nur einmal. Okay. ja. Okay. Frau Schulter, in der Last haben Sie im Ausland gereist, oder? Nein, Herr Doktor. Eine Reise. Okay. Sind Sie voll geimpft, Frau Schulter? Ja, naja, bin ich geimpft, Herr Okay. Doktor. Gegen Corona auch? Ja. Okay. Frau Schutter, rauchen Sie? Nein, Herr Doktor, Nein. ich rauche nie. Nicht super. Super, gut zu hören. Nicht rauchen. Trinken Sie Alkohol? Wenn ja, wie oft, wie viel? Ja, ich trinke 1 bis 2 Gläser Champagner, ja. Vielleicht eine Woche, in einer Woche. Eine Woche oder am Wochenende? Ja, in einer Woche, egal, am Wochenende oder an den Tagen. Okay. Aber ich trinke 1 oder 2 Gläser. Okay, Frau Schulter, bitte nehmen Sie nicht diese Frage persönlich. Das ist ganz, ganz Routinefragen. Haben Sie einmal Drogen konsumiert, oder? Ja, ich habe ein oder zweimal und probiert. Nein, ich lüge, Herr Doktor. Ich nehme auch jetzt, ich kiffe Cannabis Cannabis. oder ja. Nur Cannabis, ein oder Ja, zweimal ein oder zweimal pro Monat, aber pro Monat. ich möchte nicht darüber sprechen. Ja, natürlich, natürlich. Aufgrund der Schweigepflicht werde ich Ihre Angaben mit niemandem teilen. Machen Sie sich keine Sorgen. Okay, Das ist danke. eine private Angabe. Ich hoffe es, Herr Doktor. Okay. Frau Schutter, leben Ihre Eltern noch? Ja, Herr Doktor, aber Sie haben manche Probleme, Ja, manche natürlich. gesundheitliche Probleme. Ja, mein Vater leidet an Bluthochdruck. Ja. Und meine Mutter ist adipös und hat Zuckerkrankheit, Alterszucker. Adipos und beide sind unter Kontrolle. Ja? Ich Mutter weiß und nicht, Vater. aber ich denke ja. Haben Sie Geschwister? Nein, Herr Doktor, ich bin Einzelkind. Einzelkind, okay. Frau Schutter, was machen Sie beruflich? Ich bin Managerin meines Mannes. Meine Gehen. Er ist Rechtsanwalt. Ja. Okay, sehr gut. Ich habe das notiert. Ja, natürlich. Sind Sie verheiratet und haben Sie Kinder? Zwei Töchter haben wir. Zwei Töchter. Sind Sie gesund? Ja, zum Glück sind sie Ja, gesund. Gott sei Dank. Letzte Frage. Frau Schulte, ich vermute, dass Sie schon in den Wechseljahren sind, aber ich würde gerne wissen, wann war das letzte Mal Ihre Periode? Vielleicht vor 12 Jahren, Herr Doktor, oder 10 Jahren. Entschuldigung, ja, Der zehn Jahre. ja. Letzte. Besuchen Sie Ihren Frauenarzt oder bezüglichweise Frauenärztin regelmäßig. Ja, Herr Doktor, ich muss besuchen. Sie haben nicht danach gefragt, aber ich habe früher manche Operationen. Ja, entschuldigen Sie, ich habe das Ja, total vergessen. Ja. mein Gebärmutter und Eileiter und Eierstock Eierstöcke, wurden total Eileiter, entfernt. total entfernt. Ja, Seit wann? seit wann? Vor wann? Vor, Sie sagen, und vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren. Entschuldigung, vor 20 Jahren. Vor 20 Und Jahren. ja, oh, ein bisschen, vor 10 Okay, Jahren, Entschuldigung. Herr Doktor, ich habe Schmerzen und trotz Ihrer Schmerzmittel habe ich noch Schmerzen. Und bitte beeilen Sie sich. Ja, okay, alles gut. Ich bin verwirrt. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was ich sage, was ich sagen soll. Bitte. Letzte Frage. Gibt es noch andere Operationen? Nur Nein, ja, Gebärmutter. nur das, ja. Bei, ja, nur Gebärmutter entfernt. Alles gut. Frau Schutter, ich habe mit meinen Fragen fertig. Haben Sie an mich Fragen? Nein, Herr Doktor, ich bitte nur eine Behandlung für meine Schmerzen, eine Linderung für meine Schmerzen. Danke. Ihre Schmerzmittel hat mir nicht geholfen, wie Paracetamol. Ich werde Ihnen erstmal körperliche Untersuchung durchführen und dann Blut für das Labor abnehmen, gegebenenfalls einen Röntgenbauch und einen Bauchultraschall durchführen und ja, so schnell wie möglich. Ich werde Ihnen Okay, Herr Doktor, danke. Ich behilflich. auch, ich warte auf. Okay. Alles gut. Das war's, Frau Oberärztin. Kling. Özgürlük hier, ja, hallo. Hallo, ich bin Frau Hallo. Müller. Ja. Ich rufe Ihnen aus dem Labor. Ja, Frau Frau Müller. Keller, Frau Keller, Ja. Kaliumherz 2, Komma 5,3 Millimol pro Liter. Frau Keller, Doppel-L. Könnten Sie bitte diese Werte Ihren Oberärzten weiterleiten? Ja, natürlich. Vielen Dank für die Information, Frau Müller. Sehr gerne. Schönen Tag. Vielen Dank. Tschüss. Özür diliyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Çocukla bir şey halletmem gerekiyordu da. Okey, bir taşım. Her öz yuvalı. Hello, good Guten Tag. Tag. My name is Tekrem. Ich komme aus der Türkei. Seit 3 Jahren ich bin in Deutschland. Bis jetzt habe ich B1, B2 und einen Fachsprachprüfungskurs gemacht und sowie circa 7 Monaten Hospitation gemacht. Und dann ich würde gerne wieder als Arzt in Deutschland bearbeiten möchten. Und Okay. deswegen Welche Bereich haben Sie Hospitation gemacht? In welchem Bereich? Ja, 3 Monaten bei der Gastroenterologie, 3 Monate wieder bei der Urologie und 1 monatige allgemein Chirurgie hospitiert. Okay. Haben Sie etwas bemerkt, ob es eine Unterschied ist zwischen die Türkei Gesundheitssystem und Deutschland Gesundheitssystem gibt? Ja, habe ich sehr viele unterschiedliche Sachen bemerkt. Ja, das Gesundheitssystem ist bei uns ein bisschen, wie soll ich sagen, bisschen kann ich locker sagen. Bei Ihnen, Gesundheitssystem ist sehr, sehr stark und begrenzt und bei uns ein bisschen frei als Ihrem Gesundheitssystem. Was meinen Sie, frei? Und zum Beispiel Krankenkasse Verhalten oder Krankenkasse, gesetzliche Krankenversicherung, Inhalt bei Ihnen sehr, sehr begrenzt und bei uns ein bisschen bereit. Krankenversicherung und bei uns Krankenversicherungssystem gehört immer Stadt. Wir haben ein staatliches Versicherungssystem, aber bei Ihnen Gesundheitsversicherungssystem ist privat. In der Türkei gibt es keine private Versicherung. Ja, gibt es, aber meistens gesetzlich Versicherungssystem gehört staatliche Behörde. Okay, was haben Sie heute für uns? Bevor ich meine Patienten vorstellte, habe ich etwas Wichtiges mit Ihnen mitteilen. Gerade aus dem Labor Frau Müller habe ich mich angerufen. Unser Patienten Frau Keller einen Kaliumwerte zwei Komma 5,3 Milli Mo pro Liter. Und ja, die Kalorienwerte ist deutlich erniedrigt und entspricht einer Hypokaliämie. Okay, was ist die Ursache? Was ist Häufigste, was ist die häufigste Ursache für Hypokalämie? ja, für die Hypokaliämie meistens Ursache ist Erbrechen und Diarrhö. Die häufigste Ursache? Häufigste Ursache Erbrechen und Die Diarrhö häufigste Ursache ist die Diuretikeinnahme. und Diuretikeinnahme. Ja, ich habe anders notiert. Okay. Deswegen Diuretika, Erbrechen, Diarrhö, Durchfall und alkalos, respiratorisch oder metabolisch. Okay. Welche Symptome erwarten Sie bei Hypokalämie? Ja, am Anfang Muskelschwäche und sowie Krampf, Reflexabschwächung, zum Beispiel Obstipation, Bläsenlähmung, bei der EKG V-Flimmern, Befunde und supraventrikulär Tachykardie. Ist Aber der Prüfer oder die Prüferin möchten hören, Kammerfilmer. Kammerfilm. Ja. Ja, sie sagen nur Kammerfilmer. Kammerfilm. Herzrhythmusstörungen wie Kammerfilmer. Herzrhythmusstörung, Kammerfilme. Okay, wie können Sie die Hypokalämie behandeln? Kalorienreiche Ernährung erste Stelle und bei der Schwerformen parenteral Kaliumchlorid. Wenn die EKG oder neurologische Befunde gibt, parenteral Kaliumchlorid verabreichen sollte man. Was bedeutet bei schweren Fällen? Schweren Fällen bedeutet, dass der Patient neurologische Auffälle hat. Bei der mit Elektrokardiogramm Befunde und außer sowie ja neurologische Befunde. Bei schwerem Fall bedeutet, dass der Kaliumwert unter 2,5 Millimol pro Liter Ja, ist 2,5. oder liegt. Das bedeutet schweren Falle. Schweren Fall. Ja. Okay. Entschuldigung, meine Note, diese Weise. Okay. Okay, was haben Sie noch für uns? Ich habe heute eine neue Patientin. Es geht um Nathalie Schulter. 61 Jahre alt, Bjerge-Patientin und erste 1965, geboren am 1.1.1965, 1,65 Meter groß und 71,3 Kilo wiegt. Und die Nathalie Schulter stellte sich heute bei uns seit vor 2 Stunden plötzlich angefangene Oberbauchschmerzen vor. Sie berichtete, dass die Schmerzen kolikartig und stechend laut Angaben der Patienten, die Schmerzen ganz plötzlich angefangen und deswegen sie hatte ein Paracetamol angenommen, aber das kann nicht geholfen. Als Auslöser beschreibt sie seit gestern Abend, sie hatte einen Makrelenröllchen gegessen. Gestern Abend hat sie Makröllchen gegessen. Ja, nicht seit gestern. Gestern. Ja, gestern. Seit bedeutet, sie Ja. essen schon. Ja, ich verstehe. Und, gestern, sie hatte einen Makrölchen gegessen mit ihrer Freundin. Hey, Dann, çoktan sonra o hasta zwei gitmeye. Stunden, sie hatte eine verstärkte Oberbauchschmerzen. Und als Begleitsymptome, sie klagt über Schwäche, seit gestern total müde. Sie hatte seit 8 Wochen ähnliche Beschwerden, aber das war sehr leicht und im Laufe der Zeit die Beschwerden schlimmer geworden. Und seit heute Morgen, sie hatte zweimal Erbrochen und Erbrochen sieht gelblich und Essensreste aus, ohne Blut. Seit 2 Wochen, seit 8 Wochen, bei der Stuhlgang sieht hellbraun aus und in der letzten Zeit Stuhlgang war ein bisschen dunkler und dünner. Dunkler. Dunkler oder ich habe dunkler Not Entschuldigung, die Stuhlgang war in der letzten Zeit ein bisschen dünner. Der Patient sagte Düner, aber Der Stuhl ist so dünner. wie, ja, der Stuhl ist Düner. Und seit gestern, der Urin ist ein bisschen dunkler wie Altbier, beschreibt sie. Und bei der vegetativen Anamnese ergaben sich dauerhaft Sodbrennen und Schlafstörung bis auf vegetative Anamnese unauffällig. Bei der Vorerkrankung Anamnese erwähnte sie eine Hyperthyroidie seit 10 Jahren. Die Patientin nimmt regelmäßig Erythroxin 100 Milligramm. Milligramm oder Mikrogramm? Mikrogramm. Und bei der Voroperation Anamnese, bei ihr wurde vor 10 Jahren eine totale Hysterektomie durchgeführt. Was bedeutet total Hysterektomie? Totale Hysterektomie, bilateral, adnexial, ovarian, Eierstöcke und Eileiter und Gebärmutter und vaginale Kaffexzession bedeutet. Als medikamentös erwähnte sie, gerade habe ich gesagt, gegen Hypothyroidie nimmt sie Erythroxin 100 Mikrogramm täglich morgen. Magnesium-Tablet, unklare Dosis nimmt sie und Aspirin 100 Milligramm täglich einmal und Melatonin 300 Tablet einmal täglich regelmäßig sie diese Tabletten angenommen, aber ohne ärztliche Rat, wie eine Kollege Empfehlung. Eine Empfehlung von einer Kollegin oder Nachbar. Bei der Allergieanamnese erwähnte sie eine Nickelallergie. Reagiert gegen Nickel, Erythem und Pruritus. In der letzten Zeit, sie hatte keine Reisegeschichte. Sie ist voll geimpft, sowie gegen Corona. Und sie ist nicht Raucherin. Alkoholkonsum ist ein oder zwei Gläser Wein oder Champagner am Wochenende. Drogenkonsum wurde ein oder zweimal pro Monat Cannabis wurde beehrt. Wie oft braucht sie Cannabis? Ein oder zweimal pro Monat Okay. beehrt und seit sind sie nach dem Hysterektomie in schon Wechseljahre. Sie besucht ihren Frauenarzt regelmäßig. Zufrieden, aktuell, sie hatte keine Problem bezüglichweise. Die Familienanamnese ergab sich arterielle Hypotonie beim Vater. Typ 2 Diabetes mellitus und Adipositas bei der Mutter. Keine Geschwister, Einzelkind. Bei der Sozialanamnese ergab sich, sie ist ein Managerin bei ihrem Kanzler. Sie verheiratet und hat zwei Töchter. Als differenzielle Diagnostik aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf. Entschuldigung, ich kann nicht gut kon ich konnte nicht gut konzentrieren. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ich habe Ja, habe ich Verdacht. noch nicht gesagt. Aufgrund der Anamnese, ich habe den Verdacht auf Cholelithiasis wegen rechtzeitiger Oberbauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, dünner Stuhl und hellbrauner Stuhl und dunkler Urin und Was bedeutet, warum hat sie helle Stuhl oder dunkle Urin? Was ist die Ursache? Was deutet? Ja, helle braun, gibt es eine Obstruktion, die Cholelithiasis ist gestaut und deswegen in den Darm keine Urobilinogen. Deswegen ohne Urobilinogen der Stuhl entsteht ganz hell Okay. am Anfang. Warum Urin ist dunkel? Warum ist der Urin dunkel? Warum ist es? Urin ist dunkel, deswegen Dehydratation an erster Stelle steht und natürlich Urobilinogen ist in Urin keine, aber wegen der Erbrechen und Übelkeit und Inappetenz, Flüssigkeitszufuhr, Ja, Einnahme sehr wenig. Gallen, was erwarten wir bei Gallenwegstau? Was erhöht in Blut? Wenn eine Gallen wegstau vorhanden ist. Cholesterin sind ist ja hoch Ja. normalerweise bei der Cholesterin. Welche verursacht dunkle Urin? Ja, normalerweise ja dunkler Welche Urin. Cholestase vardı? Erhöhte Bilirubin. Ja, erhöhte Bilirubin und ja im erhöhte Bilirubin und noch Dehydratation ja im Ja, Blut. natürlich, Sie haben schon gesagt, Ja, Dehydratation. ja, Und sie ja, trinkt ja. sehr Ja, wenig ja. Menge Wasser Ja, Sie täglich. meinen hoher Bilirubin Ja, und erhöhte ja, Bilirubin verursacht kesinlikle. dunkle Urin. Ja. Bilirubin, direkt Bilirubin und indirekt Bilirubin und bei der Blut Alpha-Alkalin-Phosphatas und Gamma-Glutamin-Transpeptidas und sehr hoch. Ja, sie sind Ja, alle ist bedeutend. Cholesterinwerte. Ja. Ja, Cholesterinwerte. Okay, welche Differentialdiagnose kommen in Betracht? Differentialdiagnostik kommen in Betracht akut Pankreatitis und akut Koronarsyndrom in Betracht. Okay, Sie haben als Verdachtsdiagnose Cholelithiasis erwähnt. Habe ich Ja. richtig gehört? Was Ja. bedeutet Cholelithiasis? Cholelithiasis bedeutet in Gallenblase oder in Gallenwege in einen Stein besteht oder entsteht. Okay. Wo hat dieser Patient einen Stein? Ich Wo denke, befindet sich der Stein bei diesem Fall? ja, gibt es Stauungssymptome wie dünne Stuhl und ja dunkler Urin. Ja, deswegen die Stein befindet sich im Gallenwege, Cholecystitis. Ja. Deswegen. Okay. Ja, wenn der Patient diese Symptome hat, sage ich Cholelithiasis. Aber Ja. Cholelithiasis ist auch nicht falsch. Ja. Aber Sie können diese Frage bekommen, aber Okay. Sie haben sehr gut antwortet. Okay. Was sollen wir diese zum Beispiel, wenn ich diese Falle vorbereiten? Ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Cholecystitis, Cholelithiasis, Cholelithiasis. Und gibt Das es ist auf diese? keinen Fall Ja, Cholezystitis. ja. Ja, das ist sehr, sehr selten bei Cholezystitis eine helle Schüttel oder dunkle Urin. Ja, Ja, ist ja. das möglich, natürlich, aber das ist sehr selten. Cholelithiasis ist eine gemeinsame Diagnose. Sie können Cholelithiasis erwähnen, aber wenn helle Schüttel oder dunkle Urin vorhanden sind, können Sie Cholelithiasis nennen. Das ist spezifisch. Ja, aber ich denke, ja, bei der Note am Anfang Cholelithiasis geschrieben, dann Cholelithiasis als Cholelithiasis korrigieren auf die Note. Kim? Ben mi? Hayır. Orada işte şu durum var. Onu açıklamaya çalışıyorum. Bu hastanın oynama durumuna göre durum değişiyor. Eğer Anladım. hele şutulu dunkle ürünü yoksa o zaman kolelitiyaz deyin. Çünkü taşın yerini tam olarak tespit Ha, edemezsiniz. anladım hocam. Yani o Ama bir bu adamın değişebilir hele diyorsunuz. şutulu dunkle ürünü varsa o zaman şunu dinleyebilme ihtimali. Tabii Ya burada bir yani direkt Galen kullanım. Steinau var. O zaman koledokolitiyazis deme ihtimali. Koledokolitiyazis düşündüm çünkü bir Gallum, Wegstau var. Şu şu semptomlardan dolayı diyebilirsin. Ama bu olmadığı zaman Evet. sadece rehte o baba Schmerz'in var diyor. Ama onu galiba lokalize edemezler hocam. Sadece yani kolesistit olarak bir Bünyamin hocam burada galiba o ne der? Yani direkt mesela şey olmadan, obstrüksiyon olmadan onu bize çok tipik oynayamazlar yani. Ya Erfarunklar'da bunu okumuştum. Erfarunklar'da işte Galen Stau benzeri varsa kolede kolitiyazis diyebilirsiniz. Eğer yoksa o zaman da kolelitiyazis deyin ve bırakın demişler. Evet. Diyorlar. Hocam günaydın. O yüzden. Ben de anlatıyorum. Dunkul ürün ve hele iştah varsa bu o iştahı gösterip şöyle de kolit yaz demek lazım. Diğer durumda da kolit yaz demek lazım. Veya ağrının durumuna göre belki akut kolestit denilebilir yani. Fark olabilir tekrar. Teşekkürler Beyhan. Bühemli hocam abi şeyi sormak istiyorum. Şole dokolitiyazis mi? Hole dokolitiyazis mi? Evet. Kole dokolitiyazis mi? Abi şöyle şöyle. Şöyle dokolit Şole, yazmış. şole, Şuna şole. gidiyor. Tamam hocam. Şöyle dokolitiyaz. Hole değil yani. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Evet. Welche weitere Diagnostik möchten Um die Verdachtsdiagnose bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, dann ein Blut für das Labor abnehmen. Bei der Blutlabor ja, Cholestase-Enzyme, Aquaphosphatase, Galagulutamil-Transpeptidase und Bilirubin und Pankreatische-Enzyme, Lipase-Amylase und Herz-Enzyme, Troponin-T, Elektrolyt und Nieren- und Leberwerte, gegeben und Urinstatus und Stuhldiagnostik. Kontrollieren lassen. Anschließend werde ich eine Sonografie, gegebenenfalls einen CT veranlassen. Und eine chirurgische Konsil werde ich anfordern. Okay. Wie können Sie behandeln? Ja, ich würde gerne diese Patient stationär aufnehmen. Als Initialtherapie würde ich gerne Flüssigkeitszufuhr, Elektrolytsubstitution, Nahrungskarenz, Nahrungskarenz durchführen sowie Analgetikum. Antipyretikum, antispasmolytik, verabreichen. Warum geben Sie Antibiotikum? Hat der Patient Nee, Fieber? Patient hat nee, kein Fieber. Kein Fieber. Dann sagen Sie nicht. Ja, okay. Analgetikum und ein antispasmolytikum verabreichen. Antispasmolytikum oder Spasmolytikum ja. Spasmolytikum? Spasmolytikum ja. Antispasmotik. Spasmolytikum. Antispasmotik oder spasmolytikum. Bei der Urologie, wir sagen immer antispasmotik. Wir sagen antikolinergik. Zum Beispiel Buscopan. Antikolinergik. Kein spasmotik oder antikolinergik. Okay. Sagen wir ja immer. Und gegebenenfalls eine Antibiotikum verabreichen werden sollen. Okay. Ja, haben Sie eine Meinung, wie Gastroenterolog oder Chirurg diesen Fall behandelt? Ja, als erste Maßnahme bei der Gastroenterologie, erste Diagnosemethode ist ERCP, Oesophagogastroduodenoskopie und ERCP. Und Wofür steht ERCP? ESP endoskopik pankreatokolangiyografi Endoskopische endoskopische retrograde retrograda. pankreatokolangiyografi und bei der ERCP eine invasive Untersuchungsmethoden bei der ERCP dikkat der Gallenmeck und der Bauchspeicheldrüse beurteilen können. Da wird ein dünner Schlauch durch den Mund bis den Dünndarm eingeführt und dann mit einem Kontrastmittel Gallenwege und Bauchspeicheldrüse Röntgenbilder machen. Ja. Und deswegen ja, dadurch können wir eine Steine feststellen oder eine Verengung beurteilen und gegebenenfalls eine Therapie veranleiten. Okay. ERCP ist sowohl diagnostisch als auch therapeutisch. Ja, die Diagnostik als auch Genau. therapeutisch. Okay. Vielen Dank, Herr Özyalı. Ekrem abi, benim size önerim, Zeytvan'ı çok fazla kullanıyorsunuz ama çok az yerde uygun oluyor. Çoğu zaman Van demeniz gereken yerde Zeytvan diyorsunuz. Olabilir hocam, Bu anamnez pardon. sorularında da çok sık oldu. Öyle Dinlemem olunca da doğal lazım diye. olarak hani bizim için normalmiş mi gibi bir tane fazla bir şey söyledim ne olacak gibi ama anlam tamamen değişiyor ya. Hasta da ne zamandan beri var diyorsunuz. Nasıl yani operasyon ne zamandan beri var olur mu? Bir kere olmuştur bitmiştir gibi değil mi? Buna dikkat edebilirsiniz. Van Tamam. diye sormanız çok daha iyi olur. Aklınıza Tamam tutup. hocam. Gene dinleyeyim. Evet. Bugün mesela bu Dinlemem çok böyle dikkatimi çekti. Öyle. Sonra eltroksin için miligram demiştiniz anamnez sırasında. Hasta da orada böyle bir şey yaptı ama sizi düzeltmedi. Mikrogram. Hatta bazı hastalar hangi hastada olduğunu hatırlamıyorum. Apandisit hastasıydı galiba. Kendisi miligram diyor. Bizden mikrogram diye düzeltmemizi bekliyorlar mesela reaksiyon olarak. anladım hocam. Eltroksinde mikrogram. Ben bir şeylerini bilmediğimiz için hocam ya. Evet. Sonuçta senin rutininde Yoksa. kullandığım bir şey değil. Evet hocam. Bir de anamnez görüşmeleri tabii şimdi amacımız hani yapmaya alışmak, sorulara alışmak bunlar ama artık sen vakaları tamamlamak üzeresin. Yavaş yavaş hızın açısından da dikkat etmeye başlaman lazım. Mümkünse hocam. Anamnez görüşmeleri neredeyse hep 25 dakikanın üzerinde oluyor yani. Normalde 18-10 dakika, 9 dakika yapıyoruz. O yüzden biraz hızlanmaya çalışabilirsin yani. Evet hocam. Hani Hızlanmam lazım. aklında olabilir. İnsanın aklında olunca uygulamaya geçmesi de kolay oluyor. Artık yavaş yavaş hani bunu da sana hatırlatmamız lazım. Tutup da 18 dakikaya indirmeni beklemiyorum şu an için. Hani sınava kadar en azından 20-21 dakikada falan filan bitiriyor olsan iyi olur. Çünkü sınav ortamında Sınavda hocam böyle 18 ya da 19'da uyarı var mı yoksa sadece karşımızda bir saat mi varsa oradan kendim. karşında böyle bir saat benzeri bir şey var. Onda 19 dakikalık bir alan kırmızı olarak gösteriliyor. Sonra o yavaş yavaş küçülüyor. Bittiğinde de yani o kırmızı alan bittiğinde bitiyor. Bittiği anda da dışarıdan bir kadın geliyor. Zaman bitti diye Zeit ist um diyor. Sonra senin çıkman gerekiyor. Öyle. Tamamdır. Buyurun Çesim Hocam. Ben anamnez şeyinde belli eksikler vardı da Ekrem abi kusura bakmayın. O total histerektomi değil histerektomiydi. Eğer total histerek şeyi yani bilateral oferektom falan olsaydı malign olması gerekiyordu. Onu Forer kranklıkta bahsetmem gerekiyordu. Bir de bir iki yerde zamansal şeylerim oldu. uyuşmazlıklar. İyi hazırlanmadığım için herhalde. Kusura bakmayın. Ben Estağfurullah. de kendi anlattığıma göre değil de şeye göre not almadığım için. Evet, aynen. Sizden öyle yapmanızı Şimdi bekliyoruz bugün zaten. Buyurun. Ekrem abiye böyle 3-4 dakikada bir gıcık yani şey habis olmaya çalışıyor. Bugün o habis günlerden biriydi. Ama Ekrem. Corydon Lityiasis zaten gıcık Florian. olabilecek olan fallerden birisi. Bazen Florian oynuyormuş bu vakayı. Evet, o sebeple. Evet. Ekrem abi artık gayet iyi baş ediyor ya gıcıklıklarla. Sorun yok. Hocam Ustalaştı. valla bunda çok soru vardı ama tahmin ettiğim kadar gol yemedim. Yani iyi aklıma geldi bu. Çok acayip soru vardı bunun. Sorular konusunda bence artık daha ustasınız Ekrem abi. Soruları çok ihmal etmeden ve belirli bir yapı içerisinde soruyorsunuz. Bu oldukça güzel ilk başlara göre gerçekten. Elinize emeğinize sağlık. Ben de gıcık külüfermiş, iyi şeyleri söylememişim. Tamam. Bunları da bu vesileyle söylemiş oldum. Buyurun Sezin Hocam. Yani. Guten Tag, heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen, aber bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass kurgusal olacak, tam hatırlayamadım, onları not alamadım bu sırada. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Mayer einen Kaliumspiegel von 2,7 Millimol pro Liter hat. Dieser Wert ist deutlich erniedrigt und entspricht Hypokaliämie. Nun möchte ich über meine Patientin berichten. Darf ich vorstellen? Ja, bitte schön. Ja, es geht um Ekrem abi hastanın ismini size söylediğimi unuttum. Ya Natalie Ekrem abi yardım edin. Natalie Schulte Schulte. İsimleri çok özür dilerim. İsimleri bir havuz var da en sık kullanılan Üç, isimler ama oradan çok sormaya güzel çalışıyorum. hocam. Ya burada Natalie'de Schulte. arada H var. Sonda er yok mesela Schulte'da. Tam tuzak. Evet, Natalie'nin iki versiyonu var. Birisi TH IE olan, birisi de direkt Natalie diye. Yani Natalie Schulte, sie ist 57 Jahre alt, geboren am 1.1.1963. Sie ist 1,65 Meter groß und wiegt 71 Kilo. Sie kam heute zu uns wegen seit 2 Stunden bestehender starker Schmerzen im rechten Oberbauch. Laut Aussage der Patientin sind die Schmerzen plötzlich nach dem Versehen von Magdalenröntgen aufgetreten. Sie berichtet, dass die Schmerzen in die rechte Schulter ausstrahlen. Nach Angaben der Patientin sind die Schmerzen kolikartig und stechen. Schmerzintensität liegt bei 8 von 10 auf der NRS. Außerdem erwähnt sie, dass sie seit 8 Wochen ähnliche Beschwerden hat, aber die Schmerzen im Laufe der Zeit schlimmer geworden sind. Begleitend klagt sie über Übelkeit seit einer Woche, Erbrechen seit heute Morgen zweimal mit Speisereste und Galle. Darüber hinaus hat sie eine Woche wässrigen braunen Stuhlgang sowie dunklen Urin und Dur. ja. Stuhl, ja. Nicht Stuhlgang, ja. Braunen Stuhl, ja. Braunen Stuhl sowie dunklen Urin. Vegetativ anamnestisch ergaben sich Müdigkeit, schmerzbedingte Insomnie und Inappetenz. Ansonsten ist die vegetative Anamnese unauffällig. In der gynäkologischen Anamnese oder ja, operasyonu bir de jinekolojinin anamnezde söylememiz gerekiyor mu? Zaten Operasyon söyledi. operasyonuz. Okey, ya. unauffällig. Anauforerkrankungen leidet sie seit 10 Jahren. Hypothyreose. An Operationen ist eine transvaginale Hysterektomie vor 10 Jahren bekannt. Der Patient nimmt L-Tyrosin 100 Mikrogramm, Magnesium, Aspirin 100 Milligramm und Venoruthun ein. Sie hat eine Nickelallergie, die äußert, die sich durch Pruritis und Erythema äußert. Sie trinkt 2 Gläser, 1 bis 2 Gläser Champagner pro Woche. Die Familienanamnese, oder ja, Kifi kullanmak uygun mudur pasiyentin poşetinde, yoksa konsümeri mi diyeceğiz? Kifin olur mu? Kanabis için. Yani bence Çok mu? söylenebilir herhalde. Kif, okey. Ziraat diyoruz sigaretin yani. Okey. O da söylenebilir. Zikift, ya yani Ama diğer zikift türü de söyleyebilirsin hani. konsümiyorum. Okey. Sie konsumiert zweimal pro Monat Cannabis. Ja, die Familienanamnese ergab Entschuldigung, bei der Vater ergab eine Bluthochdruck beim Vater und Arterielle Hipertonie. arterielle Hypertonie, ja natürlich arterielle Hypertonie beim Vater, Adipositas und Typ 2 Diabetes mellitus bei der Mutter bekannt. Sozial anamnestisch ist die Managerin ihres Mannes verheiratet und hat 2 gesunde Töchter oder Yani şimdi Kinder. bu. Die Familienanamnese ergab dediniz değil mi? Die Familienanamnese ergab. Arteriell Hipertonie beim Ya. Vater. Adipositas, Diabetes mellitus tip 2 bei der Mutter. Bu yeterli. Daha bekannt demenize gerek yok. Öyle mi? Entschuldigung. Bekannt demeniz için ergabı değil. İsteyene. Ya. Demen lazım. Teşekkür ederim. Okay. Ya, sosyal anamnestik habe Ya erwähnt. ich habe gehört. Ja. Okay. Nach dem anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf eine Choledocholithiasis. Dafür sprechen die kolligartigen rechtseitigen Oberbauchschmerzen mit Ausstrahlung in die rechte Schulter, dunkler Urin und hellbraune Stuhl, brauner Stuhl, Übelkeit, Erbrechen, ja. Differentialdiagnostisch kommen akute Pankreatitis, Ulcus ventriculi in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen. Anschließend werde ich die Vitalparameter überwachen und Blut für das Labor abnehmen. Im Labor würde ich Blutbild, Entzündungsparameter, Leber- und Nierenwerte, Cholesterinparameter, Lipidprofil, Amylase, Lipase und Herzenzyme kontrollieren lassen. Des Weiteren Ben, werde ich wenn Sie als Differentialdiagnose akut Koroner-Syndrom nicht genannt haben, dann sagen Sie, benötigen Sie nicht Herzenzym zu nennen. Okay. Aber EKG ist, Ja, weil not es Routine natürlich. ist, okay. Aber Herzenzyme kann ich entfernen. Ja, das ist nicht so falsch, aber vielleicht fragt der Prüfer oder die Prüferin, warum möchten Sie eine Herzenzyme? Sie können einfach antworten: Ja, ich habe nicht Akut-Koronarsyndrom als Differentialdiagnose genannt, aber sie hat Oberbauchschmerzen, rechteseitige Oberbauchschmerzen und Myokardinfarkt kann unter Bauchschmerzen verstecken. Ja, böyle de açıklayabilirsin. Açıklayabileceksen Açıklayabileceğin hiçbir şey için endişe etmene gerek yok. Doğru Öyle. ya da yanlış olsun. Bir şey söyleyebiliyor musun? Doğru ya da yanlış olması önemli değil. Onun üzerine konuşabiliyor musun? Hiç sıkıntı değil. Okay. Ama bazen Çok. insan sınava girmeden önce ya da sınav sırasında şey zannediyor. Her şeyi doğru söylemem lazım. Her şeyi doğru yapmam lazım. Yanlış yapmamam lazım. Ya bu doktor bunu da yanlış yapar mı ya falan filan gibi düşünebiliyor ama gerçekten hapse oradayken onu hissediyorsunuz. Konuşmak yani. Hani yanlış bilmeniz, doğru bilmeniz falan filan. Tabii ki belirli bir düzeyde önemli. Hepsini yanlış yaparsanız kötü bir izlenim oluyor olur ama o kadar önemli değil yani. Hani. Bir teşekkür Tamam, Baykan. teşekkür ederim. Desweiter'in verdiği iş Zona Abdomen durchführen und ein gastroenterologisches sowie gegebenenfalls oder nicht gegebenenfalls ein chirurgisches Konsil anfordern. Sollte sich meine oder sollte sich die Verdachtdiagnose bestätigen, werde ich die Patientin stationär aufnehmen. Als initiale Therapie empfehle ich Flüssigkeitszufuhr, Elektrolytsubstitution, magenschonende Ernährung, Nikotinkarenz, Alkoholkarenz sowie symptomatisch Analgetikum und Antiemetikum. Ja. Fiili şey de söylemiştim. Als inisiyatif empatik. Okay. Belki burada hani ERCP önemli ya onu da bildiğini duyduğunu gösterebilmek için Öyle mi? şey denilebilir. Yani terapi kısmında söyleyebilirsiniz. İşte je nach Befunde de Untersuchung kann eine ERCP erforderlich sein. Hani ultrasondaki bulguya göre şuna göre buna göre hani olabilir gibi diye. Je nach Befunde ist Evet. eine Ben hani bir şeyi Entografie. bildiğimi göstermek için terapiyle Doğru. ilgili de onlara yani sonuçta o benim yapabileceğim bir terapi olmadığı için ama Ama Jena bu Befunde de Untersuchung kann eine ERCP erforderlich sein diyordum. Hani evet bunda ERCP olduğu ile ilgili bir fikri var. Bunu kendini yapamayacağını da biliyor gibi bir his veriyor. Ben yapacağımı söylememiş oluyorum ama bu hastada ERCP gerekli olabilir. Hem tedavi için hem tanı için sonuçta. Öyle. Bu vakada zaten her halükarda cepheyi anmak lazım yani. Yapsak da yapmasak da. Evet. Teşekkür ederim. Öyle. Elinize sağlık Çetin Hocam. Bence gayet güzel sundunuz. Yani o benim birkaç tane söylediğim şeylerde sunum yaparken illaki olabilecek hatalar. Sınavda da olabilir. Hiç önemli değil. O hataların oluyor olması. Hani burada sadece işte kulak aşinalı olsun insan. Ben de öyle oluyordu. Yani burada birisi benim hatamı söylediğinde ona dikkat etme ihtimalim daha çok artıyordu. Defalarca kere hata yapsam da dikkat etme ihtimalim artıyordu. O yüzden söyledim ama gayet güzel sundunuz. Elinize emeğinize sağlık. Hocam bu hastada son bir soru. Bu hastada Schmerz-Mittal verelim mi vermeyelim mi? Bütün hastalarda şimersmiter veriyorsun abi. Sen de Tamam. gayet güzel yaptın bunu. Tamam mı? Tamam. Peki benim varyasyonda nasıl oldu? Hasta bir saat önce almış ya. Şimdi orada nasıl idare Yine ve edeceğiz? Onu yine ver. özellikle Hastanın sorayım. hala ağrısı var. Yine vereceksin. Bir saat başka bir grup olmadı o Başka bir fiyat grup. bir şekilde Burada şey Schmerz-Mittal verelim. önemliydi. İbuprofen almıştınız ya. 1 miligram. Ben Parasetamol normalde şöyle almıştı hocam. yapıyorum. Ay Parasetamol parasetamol almıştı. Ben normalde şöyle yapıyorum mesela. Bir, hastaya şıtarkını sordum ve çok şıtark dedi. Ondan sonra başka soru sormuyorum bakın. Şıtark dediyse ağrı ile ilgili başka soru sormuyorum. Aa, das ist sehr stark. Ich kann Ihnen sofort ein Schmerzmittel geben. Haben Sie Allergie gegen bestimmte Medikamente? Bakın sadece medikament alerjisini soruyorum. Benim için önemli olan o şu an. Hauptsache. Medikament alerjisi varsa o nasıl reagiert yapıyor onu soruyorum. Sonra haben Sie schon ein Schmerzmittel gegen ihre Schmerzen eingenommen? Aldıysa welche Medikament haben Sie eingenommen? Wie viel Milligramm ist das diye soruyorum bunları. Niye? Bana bir soru gelirse bunu niçin sordum? İşte medikament aldıysa hangisini aldı? O yarar sağladı mı, sağlamadı mı? Ona göre hangi medikamenti vereceğimi belirlerim. Alerjisi var mı? İşte bir sonuçta mesela bizim vakalardan Novalgin alerjisi olanlar var, değil mi? Ona alerjisi varsa veremem. Hangi medikamenti vereceğimi belirleyebilmek için bu soruları soruyorum. Sonra da hemen ne yapıyorum? Schmerzmittel veriyorum. Peki şey almıyor musunuz hocam? Kantitatif şey Skor almadan mı Hayır, veriyorsunuz? soruyorum işte. Wie stark diyorum. Hasta Ha. starkını bana söylüyor. Ah, das ist so stark. Kann ich Ihnen sofort ein Schmerzmittel geben, wenn Sie möchten diyorum. Starkını almadan vermen çok şey İyi değil. tamam. Hatta bu hasta birkaç kere dedi ya, ilk başta çok stark dedi. Sonra ikinci stark dediğinde Ekrem abi sordu. Hasta stark dediği an, ah, wie stark, das tut mir leid, dass Sie so hebeş werden haben. Können Sie mir sagen, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 vorbei? 1 leichte Schmerzen, sehr starke Schmerzen entspricht. Starkını söyledi. Ah, das ist so stark. Ich kann Ihnen sofort ein Schmerzmittel geben, wenn Sie möchten. Bu. Sonra alerji, başka bir medikament almış mı? Ondan sonra Schmerzmittel veriyorum. Böyle yani benim Schmerzmittel reaksiyonum. Ben de çünkü 7. sırada mıydı ne anamnez sorularında, hani bir de rutine olsun diye, sportif gitsin diye çok da değiştirmek istemiyorum, kaçırırım diye şeyleri. Onu Evet. ile de Bu oraya kadar bekleyeyim diyordum ama o zaman başta. yok yok. Bu bakın. O benim kendimde oluşturduğum rutinim ağrı şeyinde. Mantıken benim için önemli olan bir ağrıyı anlayabilmem için, yani ne zamandır var, nerede, nasıl ortaya çıkmış, sürekli mi, değil mi, daha önceden olmuş mu, olmamış mı? Hani bunlar daha önemli değil mi? Yani önce o ağrıyı anlayabilmek için. Bana mantıken öyle geliyor. Mantıken o mantıklı olduğu için öyle yapıyordum. Hani ağrının şiddeti çok nesnel bir şey değil yani bu. Hani hastaya göre değişiyor. Bana göre 10 olan ona göre 5 olabilir yani aslında baktığında. Sonra işte ağrının tarifi de aslında çok nesnel bir şey değil yani. O yüzden bence onlar çok aşırı önemli olmayan sorulardı. O yüzden ben onların sıralamasını öyle yaptım. Ama bu sıralamayı illaki değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu unutmamak için kendi kafanızda olan bir şey. Ama hasta bazen geliyor size bu sorulardan 4-5'inin cevabını bir anda kendisi söylüyor. Diyor ki ya İHBZ yaşıterke, Zeitgestern Abend yaşıterke, Oba Bauchschmerzen, Rechtsseitige und ich habe einen Mettbrötchen gegessen, danach sind die Schmerzen plötzlich angefangen, sind die Schmerzen dauerhafter, ich kann nicht vertragen. Bir sürü şey söylüyor. Bakın ben burada 4-5 tanesinin cevabını söyledim. Şimdi tekrar tekrar bunları soramam değil mi? Burada zaman kazanmak için genelde şöyle diyordum. Ja, das tut mir leid, dass Sie so hebeş werden haben. Sie, bakın özetliyorum. Hem yazmaya fırsat oluşması için hem o sırada bana bir şey söylemesin. Seit gestern Abend, rechtzeitig über Bauchschmerzen, nach Mettbrötchen plötzlich angefangen, dauerhafter. Bak, cümle kurmuyorum. Onun söylediği bana trik şeyleri hastaya veriyorum. Hem o sırada görmüş oluyorum hangi soruları sormamam gerektiğini. Anlatabildim mi? Orada hastanın bana söylediği şeylere göre sorularımın yeri değişebiliyor. Teşekkürler, sağ olun. Ştark diyen bir hastaya hani Ştark sorusunu sona bırakmak umursamıyormuş gibi, ignore etmek oluyormuş gibi düşünülebilir. O yüzden başta sormak iyi olur. Ama hiç Ştark'e falan demiyor. Sadece o baba Schmerzen'in var diyor. O zaman geciktirebilirsin birazcık yani. Öyle. Şimdi bitmek de üzere. Hemen soruları söyleyeyim. 11'de diğer grup başlayacak. Bakın gastrointestinal sistemle ilgili tüm hastalıklardaki durumumuz aynı. Ciddi bir fark yok. Soruları sorarken. Neydi burada? Yine ağrı ile ilgili olan sorular. Ondan sonra Übelkeit, Erbrechen, Stuhlgang, Wasserlassen. Bunlarla ilgili bir semptom varsa bunları derinleştiriyoruz. Sonra vegetatif anamneziye geliyoruz. Vegetatif anamnezede işte Nachweis, Kaltschweiß, Fieber, ondan sonra Apatit, Gewichtsveränderung, Schlaf, und Herz ve Lungen. Leiden Sie unter Brustschmerzen, Engegefühl, Luftnot oder Herzrasen. Bunları sordum. Sonra sırayla diğerleri de aynı zaten. Sorular hep böyle. Şimdi bu hasta özelinde özel olarak sormak istediğiniz herhangi bir reaksiyon var mı? Ağrı reaksiyonu zaten hani en önemlisi, bütün gastrointestinal sistemde önemli, onu konuşmuş olduk. Başka merak ettiğiniz ya da ya şöyle bir reaksiyon olursa ne yaparım dediğiniz bir şey var mı? Hocam bu hastanın sanırım kız kardeşi Down sendromuydu. Çocuk sahibi olabilir miydi? Hani bugün oynanmadı o da. Hı. Yani böyle bir şey soruyorsa çocuk sahibi olabilir mi? Şimdi neden dolayı soruyor bunu? Hani ya afiyetin fal kann ihre Schwester ein Baby bekommen, aber ich empfehle Ihnen, dass ihre Schwester darüber mit einem Frauenarzt sprechen gibi. Yani sonuçta Down sendromu oluyor olması çocuk sahibi olmasına engel değil. Bunu söylemiş oluyorum. Natürlich ein Baby'ye sahip olabilir, wenn sie möchte. Ama bununla ilgili kadın doğum doktoruyla konuşmalı. Bu. Böyle söylenilebilir. Ya da işte benim kız kardeşim Down sendromu benim çocuklarımın olmasından endişe ediyorum gibi. Orada da Down sendrom burada da şey söyleyebilirsiniz yine genetik durumu hani vurgulamak için das ist nicht unbedingt dass ihre Kinder Down sendrom können sein. Down sendrom ist eine zuverlässige das Down sendrom ist eine genetische Veränderungen. Das ist eine zuverlässig, das entsteht zuverlässig. Deswegen ihre Kinder haben gleiche Risikofaktör wie alle gibi. Çünkü Down Sendrom sıklıkla rastlantısal olarak ortaya çıkan bir kromozomal bozukluk. Hani onun kız kardeşinde oluyor olması genetik olarak daha büyük bir risk olduğu anlamına gelmiyormuş onun kendi çocuklarında olma ihtimali. O yüzden burada böyle diyordum yani. Ya Down sendrom ist eine genetische Veränderung. Das entsteht meistens zuverlässig. Hani rastlantısal olarak ortaya çıkıyor. Das bedeutet, dass ihre Kinder gleiche Risikofaktör für Down sendrom wie alle. Herkes gibi bir risiko faktörüne sahip. Bu şekilde söylüyordum. Hocam bu Down sendromu ile hasta ilgili iki reaksiyon vardı çünkü. diyelim hastanede kalmak istemiyor, ağrısı da azaldı diyelim. Bunu nasıl ikna edebiliriz? Hani en son bir Erfarung'da hatta sınavda kalmamış gitmiş şeye. Hani ameliyat olması gereken birisi şeyi de imzalamış gitmiş tarzında. Hani ikna cümlesi, Ya reaksiyon. ifteşteye, dass sie im Krankenhaus nicht bleiben möchten. Ja, momentan haben sie keine Schmerzen, weil wir ihnen eine sehr starke Schmerzmittel gegeben haben. Aber nach ein paar Stunden haben sie wieder Schmerzen und sie müssen wieder im Krankenhaus gehen. Deswegen empfehle ich ihnen auf jeden Fall im Krankenhaus zu bleiben, damit wir ihre Beschwerden die Ursache ihrer Beschwerden behandeln können. Yani burada şöyle demiş oldum. Ya sizi anlıyorum hastanede kalmak istememenizi ama biz şimdi size kuvvetli bir ağrı kesici verdik ve o yüzden ağrınız azaldı ama birkaç saat sonra ağrınız tekrar ortaya çıkacak ve siz yine krankın yani hastaneye gelmek zorunda kalacaksınız. O yüzden ben size hastanede kalmanızı öneririm. Sizin hastalığınızın sebebini tedavi edebilmemiz için. Böyle bir cümle kuruyor oldum. Yine de gidiyorsa şöyle bir zaten yalvarayım yakarayım böyle bir şey yok. Uygun da değil yani hiçbir hastaya bence. O zaman da bu durumda hastanın o gegen ärztlichen Rat aynen bir şey imzalaması gerekiyor ve benim de erken Entlassungsbrief yazmam gerekiyor deyip kapatırdım. Böyle yapıyordum yani. Yapmayı planlıyordum çıksa. Öyle. Saat 11 oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni grup başlıyor. Sağ Bu olun. vakayla ilgili sormak istediğiniz ekstra bir şey olursa yarın soruyor olursunuz. Görüşmek üzere.